Ohrenkrankheiten. Wer Probleme mit den Ohren bzw. mit dem Hören hat, stellt sich am besten diese Fragen. Warum bin ich nicht bereit, jemandem mein Ohr zu leihen? Wem oder was will ich nicht gehorchen? Sind die beiden Pole Egozentrik und Demut bei mir im Gleichgewicht?